Liebe Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich freue mich und danke Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich heute hier meine Brüder und Geschwister im Islam hier in Gelsenkirchen zum ersten Mal besuche. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, genauso wie er uns hier im Diesseits hier versammelt hat, genauso wie Allah ta'ala uns wieder zusammenbringen im Paradies. Liebe Geschwister, einer der Ni'am und einer der Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Diener gute Taten machen lässt. Und einer dieser Ni'am, in denen wir uns gerade befinden, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erlaubt hat und ermöglicht hat, ein Pflichtgebet in der Moschee zu beten. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. Wir danken Allah سبحانه وتعالى für diese نعمة und für diese Gabe. Und ihr wisst vielleicht, dass allgemein das Beten der Pflichtgebete in der Moschee wird mehr belohnt als das Beten der Pflichtgebete zu Hause. Und da ist eine gewisse Meinungsverschiedenheit der Gelehrten. Die einen sagen, es ist Pflicht für die Männer, die Pflichtgebete in der Moschee zu beten, und die anderen sagen, es ist erwünscht oder mehr erwünscht, es ist besser. Und Allahu A'lam, ich tendiere mehr zu der Meinung, dass die Gelehrten, die Meinung der Gelehrten, die sagt, dass die Gebete, die Pflichtgebete sind für die Männer Pflicht, in der Moschee zu beten. Und dafür gibt es einige Beweise in der Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber das ist nicht unser Thema. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns ermöglicht, Salat al-Isha in der Moschee zu beten. Dafür danken wir Allah subhanahu wa ta'ala. Und einer der Löhne, die man dafür bekommt, ist, dass jemand, der Salat al-Isha in der Moschee betet, ist so, als ob er die halbe Nacht im Gebet verbrichtet hat. Allahu Akbar. 10 Minuten in der Moschee. 10 Minuten, den verfluchten Satan mal nicht zu folgen und den zu sagen, hör mal zu, heute schaffst du nicht. Heute gebe ich dir die K.O.-Schlag. Heute gewinne ich, nicht du. Und was bekommst du dafür? Als ob du die halbe Nacht im Gebet verrichtet hast. Und willst du ihn erst richtig kaputt machen? Ja? Und richtig den Knockout geben, weil wenn man einen K.O.-Schlag gibt, der kommt nochmal hoch. Ja? Und wackelt noch manchmal. Am besten den Aufwärtshaken. Ja? Dann steh Salat al-Fajr auf und komm in die Moschee. Salat al-Fajr. Und bete sie in der Gemeinschaft. Dann hast du den Lohn, als ob du die ganze Nacht im Gebet verrichtet hast. Allahu Akbar. Und einer der Ni'am und der Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, für den wir ihn danken müssen, subhanahu, ist, dass er uns jetzt hier in seinem Gotteshaus, in einem seiner Gotteshäuser versammelt hat. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für diese Ni'ma. Wo sind andere Leute jetzt? Viele andere. Andere Menschen, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Entweder in der Disco oder die ganz schlimmen, wal'iyadu billah, Allahu a'lam, ob die schon vorgesorgt haben, schon am Rumwackeln sind, hä? Hä? Die anderen verplempern ihre Zeit vielleicht zu Hause, hä? Mit der Fernbedienung. Einer sagte zu mir, der macht doch Tasbih. Aliyadu billah. Aber auf eine andere Art und Weise. Tasbih von Shaitan. Ja? Sitzt zu Hause und von der Sendung in die andere und von der Dings zu andere, hä? Und subhanallah verderbt seine Zeit und denkt, viele Muslime, ich rede nicht, ich finde, das ist meine Auffassung, ich finde, die Kuffar, natürlich müssen wir ihnen die Wahrheit zeigen und die auch präsentieren, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten, aber wir müssen uns, wir Muslime, wir haben so viel, unsere Baustelle ist Allah alam bis, kennt ihr, gibt es so manche Baustellen, da steht Baustelle bis Ende 2010 oder März 2009. Ha? Dann ist die Baustelle fertig bei uns. Allahu alam, wie lange das wird. Wir haben so viele Probleme, wir Muslime. Wir haben so viele Probleme. Deswegen finde ich, müssen wir bei uns anfangen. Die Muslime müssen die Fehler bei sich suchen. Wir, Alhamdulillah, mich freut, Wallahi, mich freut es immer wieder, diese Gesichter zu sehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ins Paradies gemeinsam führen. Aber wie viele von uns, jeder von uns hat mindestens um die 10 Freunde. Freundinnen oder Freunde? Freunde. Lass uns bei Freunden. Lass uns bei Freunde sein, inshallah. Freunde. Wo sind die? Wo sind die? Jeder soll sich fragen, hat jemand mit denen gesprochen? Hat jemand denen das weitergesagt? Wenn du das gemacht hast, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aber wo sind die? Wo sind die Muslime? Ich kenne, Allahu alam, so viel ich gelesen, so von meinem Wissen her, Gelsenkirchen befinden sich sehr, sehr viele Muslime. Yani, das ist hier Ruhrpott und hier gibt es natürlich diese ganzen, ganze Industrie und diese ganzen Fabriken und Firmen. Und überall, wo es diese Arbeit gibt, gibt es natürlich viele Ausländer. Und diese Ausländer, viele von denen sind Muslime. Vor allem die türkischen Brüder. Vor allem, denke ich, Allah, das sind die Mehrheit hier in dieser Stadt. Gibt es viele. Aber wo sind die? Deswegen, liebe Geschwister, das muss eine Sorge von uns sein, ein Hemm. Eine Verantwortung auch von uns sein. Nicht, dass ich nur sozusagen meine Haut rette, natürlich, rette deine Haut und sichere deine Person selbst und dann guck mal, dass du die anderen inshallah ta'ala auch mitbringst und das denen auch weitergibst. Deinen Freunden, deine Geschwister, deine Familie, deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, aber nicht mit Prügel, mit guter Art und Weise, weil hier, wir machen auch nichts, ich weiß nicht, ob ich hier jemanden Angst mache oder so. Eigentlich sind wir hier in einer guten, brüderlichen Atmosphäre, oder nicht? Deswegen, wenn man jemanden hierhin mitbringt, dann wird er bi'idhnillah ta'ala, weil die meisten kennen diese Atmosphäre auch nicht. Die meisten kennen diese Atmosphäre nicht. Die meisten, die haben ein bestimmten Alter, ja, wo der Vater noch sozusagen das Sagen hat, bis so circa, das ist bei jedem anders, bis zu 14, da bringt der Vater immer, du musst, Mohammed, der Vater wie ein Oberbefehlshaber, so ein Soldat, Mohammed, komm, Moschee! Mohammed, oh, schon wieder der. Hä? Und kommt mit. Aber das ist die Art und Weise, die Art und Weise ist falsch, dann ist doch klar, ich habe mit sehr vielen Brüdern gesprochen, auch im Nachhinein. Der sagt dir, mit der Zeit empfindet man einen Hass. Und man denkt, wenn man gerufen wird, oh, schon wieder diese Folterkammer. Dabei ist das nicht so. Du kommst, wenn du in die Moschee kommst, zu wem kommst du? Wenn ich dich einlade zu mir nach Hause, dann ich bin dein Gastgeber. Dirk, wenn du aber hier hinkommst in die Moschee, wer ist dein Gastgeber? Allah subhanahu wa ta'ala. Unser Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Deswegen sei froh und nutze jede Chance aus, um deinen Schöpfer subhanahu zu treffen. Und zu diesem Treffen hast du 5-mal am Tag mindestens eine Möglichkeit. Mindestens. Deswegen sollte man dies ausnutzen, liebe Geschwister. Das ist eigentlich nicht das Thema, worüber ich sprechen wollte, aber es hat sich halt so ergeben. Worüber ich sprechen möchte, liebe Geschwister, ist, wie ihr wisst, wie ihr auch durch die Medien vielleicht mitbekommen habt, ist vor einigen Tagen das Stadtarchiv in Köln runtergestürzt und abgestürzt. Und dort sind 2 Menschen gestorben. Einer von diesen 2 Menschen ist ein junger Marokkaner aus Bonn. Und dieser Bruder Khalil, rahimahullah, ich kannte den sehr, sehr gut. Von früheren Zeiten. Und dann haben sich natürlich unsere Wege und Interessen getrennt. Aber ich habe ihn noch vor circa, Allahu a'lam, vor circa vielleicht vor im November noch vielleicht gesehen. Allahu a'lam. Vor einigen Monaten, al-muhim, habe ich ihn gesehen. Und dann vergeht die Zeit. Und ich bekomme eine SMS, macht Dua für einen Bruder, der unter den Trümmern in Köln liegt. Und ich denke mir nichts dabei und sage, ja Allah, hilf diesem Menschen. Und denk mir nichts dabei. Nach einigen Stunden, Wallahi, und das ist die Wahrheit, ich war in der Moschee beten, ich treffe den Vater von diesem Jungen. Und ich grüße ihn und sage, Assalamu alaikum, alaikum salam, wie geht's? Er sagt, Alhamdulillah. Und ich bin wieder weg. Ich habe aber gesehen, dass der Mann sehr traurig im Gesicht ist, nicht normal. Habe mir aber nichts dabei gedacht, weil ich nicht wusste, um was es geht. Und bin wieder zurück zu meiner Arbeit gegangen. Später, ich fahre nach Hause, auf einmal ich sehe da sein Bild im Internet. Und denke, Subhanallah. Ich war so betroffen, liebe Geschwister, aber in dem Moment habe ich Allah subhanahu wa ta'ala gedankt. Weil das wieder für mich sozusagen eine Ohrfeige zum Aufstehen war. Vor einigen Monaten war in Bonn ein anderer Bruder gestorben, Bruder Rashid rahimahullah, der auch um die 28, sogar vielleicht jünger war. Von heute auf morgen ist er gestorben. Und das war eine Lektion für uns, wovon wir Lehren ziehen müssen. Und jetzt passiert das und ich sage, Subhanallah, ja Allah, ich kenne diese Person. Ja Allah, warum? Ja Allah, was ist das für ein Ereignis? Aber einer, der wirklich schlau ist, liebe Geschwister, bei dem ist dann so sozusagen wie eine Zündung muss das sein. Bei dem ist das wie ein Alarmsignal, der kommt und damit du aufstehst, der dir sagt, steh auf. Wo bist du? Womit bist du beschäftigt? Mit der Dunya? Mit Ausbildung? Alhamdulillah, schön und gut. Mit Arbeit? Schön und gut. Mit Frau und Kinder? Schön und gut. Aber all das muss sekundär für dich sein, lieber Muslim. Dein Ziel muss Allah subhanahu wa ta'ala sein. Dein Ziel muss die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Die Zufriedenheit von deinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Die Barmherzigkeit deines Schöpfers subhanahu wa ta'ala zu erlangen. Und sobald du dieses Ziel verfehlst, Wallahi, du bist auf einem sehr, sehr gefährlichen Weg. Khalil, der einen Termin hatte mit seinem Schöpfer subhanahu wa ta'ala an diesem Tag, der einen Termin hatte mit dem Todesengel, hat er damit gerechnet, dass er an diesem Tag stirbt? Und das ist der Tod. Das ist nämlich die Wahrheit. Und Wallahi al-Azim, es gibt keine yani, gewissenhafte Wahrheit als diese hier. Wenn er das wüsste, oder wenn jemand von uns weiß, wann er stirbt, denkt ihr, wir würden so leben, wie wir jetzt momentan leben? Jeder soll sich die Frage stellen, stell mal vor, ich sage dir, hör mal zu, in einer Woche ist vorbei. Denkst du, du würdest noch zur Arbeit gehen? Hä? Oder dich mit der Dunya beschäftigen? Oder dich mit Frau und Kinder vergnügen? Glaub mir, wenn du hundertprozentig weißt, dass du in einer Woche stirbst, ich glaube nicht, also... Der Schlaue wird, glaube ich, nicht mal Zeit finden, um zu essen. Und deswegen, liebe Geschwister, jeder von uns weiß, dass das Leben ein Ende hat. Egal wie lang dieses Leben ist. Egal wie lang. Egal wie viel Geld du hast. Egal was für eine Position du hast. Egal wie mächtig du bist. Das Leben hat ein Ende. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat das festgesetzt, indem er subhanahu wa ta'ala sagt, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafs. Jede Seele wird den Tod kosten. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Subhanak. Kullu man alayha fan. Alles, was auf ihr ist, wird zu Ende gehen. Zweifelt jemand an diese Fakten? An diese Beweise? Wer daran zweifelt, ist miskin, der ist Kafir sowieso. Und trotzdem wird er sterben, auch wenn er daran zweifelt. Deswegen, liebe Geschwister, guckt euch mal nur die Geschichte an. Und jeder von uns, in erster Linie ich, soll hieraus Lehren nehmen. Der Junge ist 24 Jahre alt. Mit 24, was machen wir? Wenn du mit 24-Jährigen heutzutage redest, sogar mit manchen 40-Jährigen, du sagst ihm, was machst du? Sagt er, ja, Zeit vertreiben, Zeit vertreiben. Mal gucken. Hä? 24er chillen. Hä? Fußball spielen. Ist alles, nicht, dass mich jemand falsch versteht und sagt, der Typ da vorne, der ist ein bisschen extrem drauf, der will uns hier alles verbieten. Fußballspielen ist nicht haram. Aber die Sache ist die, hält dich das Fußballspielen von was Wichtigem? Vom Gebet, vom Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen und so weiter und so fort. Das ist das Problem. Frau und Kinder halten sich von das Dienen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Arbeit, Ausbildung und so weiter und so fort. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. 24 Jahre jung. Alhamdulillah, mashallah. Ihr habt alle sein Bild gesehen. Hübsch, schön, süß. Ja, wie manche sagen. Gel auf den Haaren. Alles schön. Rahimahullah. Was passiert an diesem Tag? Er geht zur Arbeit. Ganz normal, wie jeden Tag. Geht zur Arbeit. Denkt sich nichts bei. Aber guckt euch mal die Asbab an. Asbab. Termin, festgelegt. Festgeschrieben. Wallah, du hast keine Chance. Wenn dein Verlaufsdatum kommt, gültig bis, wenn er kommt, khalas. Keine Chance, nicht mal eine Sekunde, wallah, komm, wirst du drüber leben. Eine Sekunde nicht. Geht auf die Arbeit, bekommt Kopfschmerzen, geht zum Arzt und geht nach Hause. Das ist noch nicht alles. Die Arbeiter haben bemerkt, dass da irgendwas sich am Bewegen ist und dass da bald das Ding runterkommt. Gehen rein und rufen alle Leute raus. Alle kommen raus, außer die zwei, weil die am Schlafen waren. Jetzt können, wo sind die Schlauberger? Ja? Hätte er. Wäre er auf der Arbeit, wäre das nicht passiert. Wäre er nicht am Schlafen, wäre das nicht passiert. Ah. Kannst du was gegen den Willen Allah subhanahu wa ta'ala machen? Wallahi, du kannst nichts machen. Ja'al ajal, Zeitpunkt gekommen, khalas. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen aufstehen von unserem tiefen Schlaf. Wir müssen aufstehen. Und wir müssen wissen, dass es heute er ist und morgen vielleicht ich oder du. Wir müssen aufstehen und uns zu Allah subhanahu wa ta'ala und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und unsere Sünden bereuen, bevor es zu spät ist. Weil, wenn der Tod kommt, dann trauert man. Dann trauert man, weil man dieses Leben verlässt, weil man die Familie verlässt, weil man die Kinder, die Eltern, die Frau und all diejenigen, die man geliebt hat, verlässt. Und diejenigen trauern auch um dich. Aber die größte Trauer ist, Du siehst den Tod. Und du siehst, was dich erwartet. Entweder gut oder schlecht. Deswegen sagen die Gelehrten, am Tag, wo du geboren wirst, bist du am Weinen und alle um dich herum sind glücklich und sind am Lachen. Deswegen der Schlaue ist derjenige, der für den Moment was tut, wenn alle weinen, dass er lachen kann. Das ist der Schlaue. Und darum geht's, liebe Geschwister. Das Leben hier kann so schnell vorbei sein. Wallahi, hier, dieses Leben garantiert nichts. Kein Alter, keine Gesundheit, kein Reichtum, kein Besitz, keine Macht, kein nichts. Holt mir den mächtigsten Mensch auf der Welt. Wenn Malak al-Maut kommt, sagt ihm, der soll seine F-16 holen. Hä? Oder der soll seine sagen, hier, ich habe Konten, Millionen. Malak al-Maut, ich habe, wie viel? 50 Millionen, 100 Millionen? Wallahi, der kennt nichts, der kennt die Währung nicht. Der kennt nur die Befehle von Allah. Und er erfüllt diese Befehle. Und macht sie und führt sie aus. Deswegen, liebe Geschwister, bevor es zu spät ist, wollte ich mich in erster Linie damit erinnern und dann euch, dass wir unser Leben ausnutzen sollen. Solange wir leben, mit was sollen wir das ausnutzen? Geld sammeln. Wer die schönere Frau hat, wer mehr Besitz hat, wer mehr Häuser hat, wer das dickste Auto fährt. Nein, wallahi. Weil das wird dir, wie gesagt, schon nichts bringen. Sondern wir müssen unser Leben ausnutzen, indem wir Allah subhanahu wa ta'ala alleine dienen. Denn dafür und nur deswegen wurden wir erschaffen. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nur deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen, um ihn alleine subhanahu wa ta'ala ehrlich und aufrichtig zu dienen. Und wer das nicht macht und seine Aufgabe nicht erfüllt, der macht was Falsches. Und weil er was Falsches macht, wird er spätestens dann, wenn Malak al-Maut die Seele am Rausziehen ist, wissen, dass er falsch war, dass er auf dem falschen Weg war. Und dass er seine Aufgabe auf dieser Erde und in diesem Leben nicht erfüllt hat. Deswegen, liebe Geschwister, sage ich an all diejenigen, die in Streit mit ihrem Schöpfer subhanahu wa ta'ala sind, die in Streit mit Allah subhanahu wa ta'ala sind, die weit weg sind von Allah subhanahu wa ta'ala, sich Muslime nennen und nur islamische Namen tragen und vielleicht auch Arabisch sprechen, aber nicht beten, wal'iyadu billah, steht auf, bevor der Todesengel kommt. Steht auf, bevor es zu spät ist. Bevor, wallahi al-azim, Blut anstatt Tränen geweint wird. Bevor es zu spät ist. Diese Sache, die passiert ist, ist eine Lehre für uns. Eine Lehre für all diejenigen, die Lehren entnehmen wollen. Für all diejenigen, die daraus lernen wollen. Aber für diejenigen, die sagen, ach, ist doch alles kein Problem. Hä? Ich tue ja nichts. Ja, das ist das Problem, deswegen ja. Ich tue niemandem was Böses. Ich habe ein reines Herz. Wallahi, das sind alles Ausreden von Shaitan. Der flüstert sie dir hier rein, um dich reinzulegen, um später zu sagen, ja, ich habe den reingelegt. Aber willst du gewinnen, verfluche ihn und bereue deine Sünden und kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück, bevor es zu spät ist. Mit was sollen wir unser Leben füllen, Mit was sollen wir unser Leben ausnutzen? Mit Ta'at. Mit Ta'at, mit guten Taten. Mit guten Werken. Einer dieser Taten ist, Allah subhanahu wa ta'ala alleine und ehrlich aufrichtig zu dienen. Das ist der Schlüssel zum Paradies. Allah subhanahu wa ta'ala alleine zu dienen, subhanahu. Die zweite wichtige Sache ist das Gebet, liebe Geschwister. Das Gebet. Und das ist ein großes Problem. Ich kenne so viele Jungs. Und die kennt jeder von uns. Die sind, wie man auf unserer Sprache so sagt, schwer in Ordnung. Ha? Man kann mit denen lachen. Sind sehr lieb, sind nett. Ha? Aber das Problem ist, dass sie nicht beten. Warum? Was hat Allah subhanahu wa ta'ala dir Böses angetan, dass du nicht betest? Will Allah subhanahu wa ta'ala was Böses von dir? Passiert was Schlimmes im Gebet, wenn du betest? Oder was ist das Problem? Liebe Geschwister, derjenige, der nicht betet, tut mir leid, Allah. Weil der bewegt sich auf einer sehr, sehr, sehr scharfen Kante. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in Hadith, in einem Hadith, der sahih ist, Al-Farq alladhi baynana wa baynahum as-salah. Willst du einen Unterschied? Ein Unterschied zwischen Glaube und Unglaube haben? Guck, ob der betet. Und dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرْ. Wer nicht betet, der ist Kafir. Lass uns jetzt von der Meinungsverschiedenheit der Gelehrten, lass die auf Seite. Aber stell dir vor, du, derjenige, der nicht betet, ist ein Punkt, wo sich die Gelehrten drum streiten. Wegen der Auslegung der Beweise. Entweder er ist Käfer oder ein großer Fasik. Willst du das? Subhanallah. Deswegen, liebe Geschwister, das Gebet ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt für den Muslim. Das Gebet ist der Kontakt zwischen dir und deinem Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Und am Gebet kannst du auch deinen Iman messen, wie ein Fieberthermometer. Ist dein Gebet gut? Betest du deine Gebete immer? Haltest du dich dran an den Zeiten? Dann hast du einen guten Kontakt, einen guten Empfang, einen guten Netzempfang. Betest du manchmal? Ihr kennt ja die Balken. Nur als Beispiel. Dann werden die weniger. Das Gebet, liebe Geschwister. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der sahih ist, dass so viel man betet, sinngemäß übersetzt, je mehr man betet, desto näher kommt man Allah subhanahu wa ta'ala. Wisst ihr, dass wenn ihr Allahu Akbar, wenn ihr euch hinstellt, und Allahu Akbar sagt, mit wem? Zu wem macht ihr das? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dem König der Könige subhanahu wa ta'ala, der uns alle erschaffen hat. Der die ganze Welt erschaffen hat, den Universum erschaffen hat, subhanahu. Könnt ihr einen König von den Königen heute treffen? Präsident? Die Bundeskanzlerin? Allah subhanahu wa ta'ala, der König der Könige, der hat immer du hast feste Termine mit ihm, subhanahu. Stell dir mal vor, du hast einen Termin mit deinem Chef, ich brauche nicht sagen Bürgermeister. Vorstellungsgespräch. MashaAllah. Fragt, was muss ich machen, die Bewerbung, Foto, Lebenslauf, alles wird vorbereitet. Und ich muss auch gut den Text, wenn ich nicht gut schreibe, dann gehe ich zu einem, der gut schreibt, damit er mir einen guten Text hinlegt. Und dann macht er sich schick, rasiert sich, und geht dann zu seinem Chef. Aber Allah, der König der Könige, subhanahu wa ta'ala, dein Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, der dich ruft, Allahu Akbar, Allahu Akbar, er ruft dich. Hayya ala salah, komm zum Gebet. Hayya ala al-falah. Und wir sagen, nee, ich habe zu tun. Mein Chef feuert mich. Ich kann eine Kündigung bekommen. Oder ich schäme mich, meine Freunde oder Freundinnen oder ja, billah. Oder PlayStation. Oder Spielautomat. Ist alles. Du sagst indirekt, obwohl, wenn ich jeden frage, ob er das so meint, wird er sagen, nein, ich meine das nicht so. Aber durch deine Tat sagst du indirekt, dass dir das wichtiger ist als Allah subhanahu wa ta'ala. Stimmt oder stimmt nicht? Nein. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, der König der Könige subhanahu wa ta'ala, ruft uns zu sich subhanahu wa ta'ala auf und wir sagen, nein, danke. Wir haben keine Zeit. Deswegen, liebe Geschwister, das Gebet, die zweite Säule im Islam. Ihr wisst, jedes Haus hat Säulen. Hä? Wenn dieser Zimmer jetzt, wenn wir nur diese Säule wegnehmen würden, wird er stehen? Wird runterfallen. Und genauso ist das mit dem Islam. Genauso ist das mit dem Islam. Fällt eine Säule des Islams, ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Und wie gesagt, für diese ganzen Taten gibt es Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Lohn an einem Tag, wo du jede Hasana brauchst, jede gute Tat brauchst und um jede verlorene Hasana weinen wirst und dir wünschst, um nur für eine Sekunde zurückzukehren, um nur die eine Hasana zu machen. Die eine Hasana zu machen. Wenn jemand am Sterben ist und sieht, was ihn erwartet, sein einziger Wunsch ist, einmal zurückzukehren, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn für einen Moment länger leben lässt, um was Gutes zu tun. Nicht noch, um schnell ein Geschäft abzuwickeln. Wallahi, das denkt keiner in dem Moment. Nicht um zu reisen. Nein, um nur was Gutes zu tun. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt Allah? Qala Rabbi irji'un. Rabbi, jetzt erst. Vorher hast du gesagt, nein. Aber jetzt sagst du Rabbi, irji'un li'alli a'malu salihan fima tarak, kalla. إنها كلمة هو قائلها رب ارجعون ومن هي يا الله bitte lass mich zurück und ich werde beten والله ich werde nicht rauchen والله ich werde keine Drogen nehmen والله ich werde keinen Alkohol trinken ich werde nicht mit Frauen weggehen ich werde beten ich werde spenden ich werde Koran lesen all das kommt dann in deinen Kopf. Aber nein, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Kella, kein Zurück, zu spät. Deine Zeit ist abgelaufen, Khalas, hat es genug Zeit gehabt. Aber da, als du die Zeit hattest, warst du mit was anderes beschäftigt, selber schuld. Deswegen die Ermahnung, liebe Geschwister, wir müssen aufstehen und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Und wie gesagt, es gibt Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Lohn für alles Gute, was wir machen. Und wenn, je mehr wir beten, desto näher kommen wir Allah subhanahu wa ta'ala. So weit, dass Allah subhanahu wa ta'ala dann dein Gehör ist, so dass du nicht Haram-Sachen hörst. Deine Augen, so dass du kein Haram mehr siehst. Deine Hände, so damit du kein Haram mehr machst. Deine Füße, so damit du nicht mehr zu Haram-Sachen gehst. Jemand, der nicht betet, kann nicht gut sein. Kann nicht gut sein, weil er seinen Schöpfer leugnet. Und das soll keiner persönlich aufnehmen. Weil ich will, wallahi al-azim, ich will, dass wir zurückkehren, alle gemeinsam zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit wir bi'idhnillah ta'ala ins Paradies kommen. Bi'idhnillah ta'ala. Warum? Weil jemand, der nicht betet, der hat keinen Kontakt zu Allah. Und wenn du keinen Kontakt hast zu Allah, wie soll dein Herz die Ermahnung, wie soll eine Ermahnung überhaupt dein Herz berühren? Wenn man jahrelang nicht betet, dann kann selbst der Tod vor dir sein. Und den Tod, du siehst, jemand, der stirbt vor dir und das berührt dich nicht. Und du sagst ja, kann mal passieren. Oder Pech gehabt. Hä? Aber wenn du intakt bist, dein Kontakt intakt ist mit Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird dich sowas berühren. Dann wird auch das Gebet sich bei Allah ta'ala ändern. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Deswegen an all diejenigen, weil das eine super Ausrede von Shaitan, weil der Shaitan ist ein großer Philosoph, ist ein großer Feind, Aduullah, der versucht auf alle Arten und Weisen. Mit vielen Leuten, wenn du mit denen redest und sprichst und sagst, warum betest du nicht? Er sagt, guck mal, ich klaue, ich verkaufe Drogen, ich habe eine Freundin und so. Ich kann, erst wenn ich das alles weg habe, dann fange ich an zu beten. Bete und komm, du wirst mit den Leuten von diesen Sachen wegkommen. Weil solange du nicht betest, wirst du nie von diesen Sachen wegkommen. Was will dich davon abhalten? Weil Allah subhanahu wa ta'ala, du bist nicht in Kontakt mit deinem Schöpfer. Dann kommst du nie weg davon. Deswegen, jeder, der in diesen Sünden ist, soll trotzdem beten. Trotzdem beten. Und dann langsam bi'idhnillah ta'ala, mit Allahs Hilfe, wenn er ehrlich und aufrichtig betet, wird er von all diesen dreckigen Sünden bi'idhnillah ta'ala wegkommen. Bi'idhnillah ta'ala, mit Allahs Hilfe. Deswegen, das sehen wir auch in dem Hadith. Je mehr man betet, desto reiner wird man. Du wirst gereinigt. Und du schämst dich dann auch selbst langsam. Wie, ich bete und klaue, das passt nicht zusammen. Ich bete und verkaufe Drogen, passt nicht. Bete und gehe, habe eine Freundin, passt nicht. Dann wird das mit der Zeit, wird bi'idhnillah ta'ala die Änderung kommen. Bi'idhnillah ta'ala. Und bei vielen ist das so. Viele. Jeder von uns hatte seine Phase gehabt. Und wir machen bis heute, jeder von uns macht bis heute, selber machen wir Sünden. Aber das Problem ist, dass man auf diese Sünden beharrt und sie wiederholt und sie nicht bereut. Wenn du eine Sünde machst, bereue sie. Kehre zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben. Machst du diese Sünde nochmal, bereue nochmal. Auch wenn du die Millionen mal wiederholst, bereue. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah subhanahu wa ta'ala la yamil. Allah subhanahu wa ta'ala gibt nicht auf, erst wenn du selbst aufgibst. Guck mal, subhanallah, wie barmherzig Allah subhanahu wa ta'ala mit uns ist. Subhanallah, unser Schöpfer, der uns versorgt, der uns all diese Gaben gegeben hat. Und wenn wir sie aufzählen würden, würden wir es nicht schaffen. Können wir alleine die Gabe vom Sehen zurückzahlen? Stellt euch mal vor, für all die Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala müssen wir irgendeinen Bezahlung machen. Würden wir das schaffen? Du kannst sehen. Du kannst riechen. Du kannst atmen. Stell dir mal vor, jemand würde sagen, für jeden Atemzug 10 Cent. Subhanallah. Atmen, die Gesundheit. Du bist in Sicherheit. Und so viele Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und was ist unsere Antwort auf diese ganzen Gaben? Wal'iyadu billah. Unsere ganzen Antworten auf diese Gaben von Allah subhanahu wa ta'ala, auf diese Ni'am von Allah subhanahu wa ta'ala, ist Leugnung. Wal'iyadu billah. Statt Dank, statt dass wir Allah subhanahu wa ta'ala danken, wie danken wir Allah? Indem wir das machen, was für uns selbst gut ist. Worin sich unser Glück befindet. Und der wahre Glück befindet? Nein, wir sagen, nee. Haben wir keine Lust für. Ist zu anstrengend. Allahu Akbar. Wallahi, spätestens dann, wenn du Malak al-Maut siehst, weißt du, was anstrengend heißt. Da bekommt dieses Wort anstrengend eine neue Definition. Dann wird all das, dieses morgens früh aufstehen, für Fajr-Gebet, wird ganz easy für dich sein. Glaub mir. Du würdest sogar zu Fuß Kilometer Strecken laufen, wenn du das gesehen hast. Und du würdest dich nicht beschweren. Aber das ist das Problem von uns. Wir sind in dieser Dunya richtig gesunken. Richtig tief gesunken. So, dass wir geblendet sind. Und wir benebelt sind. Mit diesen ganzen unwichtigen Sachen. Und wir haben das Wichtige vergessen. Eine der Belohnungen, die Allah subhanahu wa ta'ala auf Gebete gibt, ist zum Beispiel, wenn man freiwillig viel betet. Zum Beispiel eine der freiwilligen Taten ist, dass man 12 Raka am Tag betet. Sunan Rawat. 12 Raka am Tag würde maximal 10 bis 15 Minuten von deinem Tag nehmen. Was ist Lohn? Was ist der Deal? Was bekommst du von Allah? Qasr fil Jannah. Miskin, vor allem wir, die Armen, Ausländer. Kein Geld. Wir gucken alle auf die reichen Prominenten. In Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Las Vegas. Alle Paläste, mashallah. Willst du einen Palast im Paradies haben? Seht ihr, was mit den Palästen passieren kann? Kommt ein Erdbeben, Khalas, Mashallah, Paradies. Diese ganzen Millionen, die du da rein investierst, weg. Die ganze Geschichte von Köln weg. Kunfayakun, Sekunden. Ich war dort, um Lehren für mich, für meine Nefs zu nehmen, bin ich auch extra dorthin gefahren, um mir das anzugucken. In Sekunden, alles weg. Nach den Berichten von denen wurde der Junge 9,5 Meter tief unter der Erde gefunden. Und der war im vierten Stock, am Schlaf. 9,5 Meter tief. Ja, hol mit deinen Millionen und deine Geschichte. Aber willst du einen Palast bei Allah subhanahu wa ta'ala? Ein Palast, der für immer und ewig sein wird. Mit all das, was du willst und das, was du dir wünschst. Von dem König der Könige subhanahu wa ta'ala bekommst du den. Was musst du machen? 12 Raka am Tag beten. Wann? Raka'at al-Fajr. Morgengebet, die 2 Rak'at, Sunnah, 4 vor Dhuhr, 2 nach Dhuhr, und 2 nach Maghrib und 2 nach Isha. Palast im Paradies. Hier schafft keiner das. Oder hat jemand von euch einen Palast hier? Subhanallah. Und das ist als Motivation gedacht, liebe Geschwister. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen und kennt uns. Die Menschen sind so. Die Menschen sind darauf die basieren darauf, auf dieses Geben und Nehmen. Und deswegen gibt es diese Ahadith, die dienen als Motivation. Damit wir sagen, okay, jetzt erst recht. Ich will ein Paradies, ich will ins Paradies, inshallah. Und im Paradies will ich einen Palast haben. Und nicht nur einen, jeden Tag, inshallah. Eins. Das muss unsere Motivation sein. Das muss unser Ziel sein. Bi'idhnillah ta'ala. Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl. Nachts mal kurz aufzustehen. Wie viele von uns, vor allem wir junge Leute, wir bleiben Nächte wach. Vor allem am Wochenende. Bis 3, 4, 5. Ganz locker. Am Chillen. Chill mal eine halbe Stunde. Bete. Eine halbe Stunde vor Allah subhanahu wa ta'ala. Eine halbe Stunde. Was bekommst du dafür? Alles, was du willst. Mach das nur ehrlich und aufrichtig. Hast du Probleme? Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dir helfen, subhanahu. Hast du Geldnot? Bitte Allah, er wird dir helfen. Bist du krank? Bitte ihn, subhanahu wa ta'ala, er wird dich heilen. Hast du Sünden? Bitte ihn um Vergebung, er wird dir vergeben. Subhanahu. Er kommt persönlich, subhanahu wa ta'ala, nuzulan, yaliqu bi jalalatihi wa azamatihi, subhanahu. Kommt und sagt, hal min sa'ilin fa'atiyah. Jemand, der eine Frage hat, ich gebe ihn. Frag ihn, er gibt dir. Bitte ihn, er gibt dir. Diese Chancen in unserem Leben müssen wir nutzen. Damit wir bi'idhnillah ta'ala weiterkommen. Was wir auch machen müssen, was wir auch machen sollten, worin wir unser Leben auch nutzen sollen, ist das Sadaqa. Spenden. Spenden. Spenden schützen vor Höllenfeuer. Spenden schützen vor Strafen. Wie kann man so viel Besitz haben oder in so viel Besitz leben? Und wir sehen überall auf der Welt leiden unsere Geschwister im Islam. Überall. Wenn du irgendwo Leid und Folter und Schmerzen auf der Welt siehst oder Blut am Fließen siehst, dann sind das Muslime. In den meisten Fällen. Und wir leben hier und Alhamdulillah, alles schön und gut. Nutella, Butterbrot, BMW, ja, Allah Adina. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir bi'idhnillah ta'ala auch von unserem Besitz geben für unsere Schwester, für unsere Geschwister im Islam und sie helfen. Bi'idhnillah ta'ala. Eine der Taten, die man auch machen sollte, ist Dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen. Allah subhanahu wa ta'ala immer zu erwähnen. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte zu einem Sahabi, La yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. Deine Zunge muss sozusagen darauf gewohnt sein, Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen. Genauso wie die meisten, ihre Zunge ist gewohnt, ich brauche keine Lieder euch vorzumachen. Ich wäre sowieso nicht aktuell jetzt. So muss das mit Dhikrullah sein. Dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken und zu erwähnen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dem alles vergeben wurde, alles vergeben wurde, wird überliefert über ihn, in einer Sitzung, so wie wir jetzt, wurde aufgezählt, mehr als 70 Mal sagt Astaghfirullah. Vergib mir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In einer anderen Überlieferung, mehr als 100 Mal. Wie oft machen wir Astaghfirullah am Tag? Jeder für sich selber Frage beantworten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, Kalimatan, zwei Wörter. Khafifatani ala al-lisan. Sehr einfach für die Zunge. Thaqilatani fil mizan. Habibatani ila ar-Rahman. Sind sehr schwer auf der Waage yawm al-Qiyama. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt diese zwei Wörter. Was sind diese Wörter? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-Azim. Schwer? Schwer? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-Azim. Was ist das Problem? Man muss nur daran denken an diesen Sachen und das dann machen. Und man bi-idhnillah ta'ala, wenn man stirbt, findet man diesen Lohn dann bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sehe, dass es langsam spät wird, aber ich werde mich inshallah ta'ala kurz fassen. Siyam, Fasten. Im Islam gibt es nicht nur Ramadan zu fasten. Das ist Pflichtmonat zu fasten. Aber was ist mit den anderen Monaten? Die anderen 11 Monate? Mal Kündigung? Streit mit Fasten? Nein. Allah, Rasul sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer ein Tag, fi sabilillah fastet, Allah subhanahu wa ta'ala rettet ihn vom Höllenfeuer und verbietet ihm das Höllenfeuer. Ein Tag. Ehrlich und aufrichtig fasten. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hat jeden Montag und Donnerstag gefastet. Warum? Er wurde gefragt, weil an diesen Tagen gehen die Taten hoch. Werden die Taten unserem Herrn subhanahu wa ta'ala vorgelegt. Und ich möchte, dass meine Taten, wenn sie hochgehen, und ich mache eine gute Tat. Und ich bin am Fasten. Wer fastet Montag und Donnerstag? Jeder selber antwortet. Wer 3 Tage im Monat fastet, jeden Monat 3 Tage fastet, hat den Lohn, als ob er ein ganzes Jahr gefastet hat. Guck mal, was für ein Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir bi-idhnillah ta'ala dies, unser Leben ändern. Und bi-idhnillah ta'ala diese Taten machen und unser Leben mit diesen Taten füllen, damit wir bi-idhnillah ta'ala yawm al-qiyama, wenn wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, dann genug Taten haben und dann mit Allahs Barmherzigkeit bi-idhnillah ta'ala ins Paradies kommen. Eine der guten Taten ist auch gute Benehmen zu den Eltern. Birr al-Walidain. Eine sehr, sehr wichtige Sache in unserer Religion. Wer gut zu seinen Eltern ist und sie zufrieden stellt, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit ihm zufrieden sein. Wer nicht gut zu seinen Eltern ist, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht mit ihm zufrieden sein. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, لا يدخل الجنة عاق. Das Paradies betretet keiner, der schlecht zu seinen Eltern ist. Die Gelehrten erklären diesen Hadith und sagen, das heißt, er wird ein schlechtes Ende bekommen, damit er es schlecht endet. Eine der guten Taten, mit denen man sein Leben füllen sollte, ist auch, liebe Geschwister, die Familie intakt zu halten und die Familienbesuch aufrecht zu halten und den Kontakt zu der großen Familie, Großeltern, Onkels, Tanten und so weiter, dass man den aufrecht hält. Eine sehr, sehr wichtige Sache in unserer Religion. Und wer das nicht macht, das ist so, als ob er den Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala abbricht. Eine sehr, sehr wichtige Sache bei uns in unserer Religion, liebe Geschwister. Dass man die Familie, den Kontakt zur Familie aufrecht hält. Eine der Taten ist auch, an solchen Sitzungen teilzunehmen. Sitzungen des Wissens, die von den Engeln umzingelt werden. Die Engel, die bewegen sich. Und wenn die sehen, es gibt Sitzungen von Ilm, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird und gedenkt wird, dann sie kommen und sie setzen sich hin. Und sie umzingeln uns. Und sie sind mit uns. Wie überliefert wird, dann kehren sie zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und Allah subhanahu wa ta'ala fragt, wo wart ihr? Und er weiß subhanahu wa ta'ala, wo sie waren. Und sie sagen, wir waren in einer Hilaq al-Ilm, in Hilaq al-Dhikr, in einer Sitzung vom Wissen. Und dann fragt Allah subhanahu wa ta'ala, was haben die da gemacht? Meine Diener, was haben die da gemacht? Dann sagen sie haben an dich gedacht und dich erwähnt. Dann sagt er, was wollen sie? Dann sagen sie, sie wollen dein Paradies. Und dann sagt er, wovor haben sie Angst? Sie sagen, sie haben vor dem Höllenfeuer Angst. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, haben sie die Hölle gesehen? Dann sagen sie, nein, wenn sie sie gesehen hätten, dann wäre es noch schlimmer. Also ihre Bitte vor der Rettung von der Hölle und den Einlass für das Paradies wäre noch größer. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe sie vor der Hölle gerettet. Und ich beschütze sie vor der Hölle. Deswegen bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass wir inshallah ta'ala, wenn wir diese Sitzung verlassen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns alle unsere Sünden vergibt und uns ins Paradies lässt. Dann sagen die Engel, da war aber einer, in der Sitzung, der ist nicht so in Ordnung, der hat viele Sünden. Einer, der Sünden macht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch, ihn habe ich vergeben. La yashqa jalisuhum. Wer mit ihnen sitzt, der kriegt keinen Schaden, der hat keinen Nachteil. Es gibt nur Vorteile hier. Bei uns gibt es nur Gewinn. Alhamdulillah. Deswegen, wenn man diese Hadith hört, wallahi, man spürt Glück im Herzen. Und dann man weiß, um was es wirklich geht in diesem Leben. Aber das muss man sich bewusst sein, diese Sachen. Und diese Sachen müssen auch immer wieder erfrischt werden im Kopf. Damit man bi'idhnillahi ta'ala noch stärker nach dem Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala strebt, nach dem Paradies und sich vor der Hölle bi'idhnillahi ta'ala schützt. Krankenbesuche, liebe Geschwister. Krankenbesuche. Wie viele unserer Brüder sind krank? Oder normal sich die Muslime, Geschwister untereinander besuchen. Wenn man einen Kranken besucht, 70.000 Engel bitten Allah subhanahu wa ta'ala für dich um Vergebung. 70.000 sagen Allahumma ghfir lahu warhamhu. Und Allah vergebe ihn und gib ihm deine Barmherzigkeit. Subhanallah. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, wenn du zu Ali gehst, dann kriegst du 70.000 Euro. Dann wirst du aber, mein Freund, dann wirst du laufen. Aber Allah, 70.000 Engel vergeben dir die Sünden. Brauchen wir das nicht? Wallahi, wir haben es am nötigsten. Wir haben das sowas von nötig, das glaubt ihr gar nicht. Und wenn man dann, liebe Geschwister, sein Leben so geführt hat und sein Leben mit all diesen guten Sachen, und es gibt natürlich noch mehr, wie Koran lesen und so weiter und so fort, mit all diesen Sachen gefüllt hat, was passiert dann? Dann wird man, bi'idhnillahi ta'ala, hier in diesem Leben ein glückliches und ein Leben führen, was sehr glücklich und zufrieden ist. Auch wenn du keinen Cent in der Tasche hast. Weil hier spürst du diese Glück und Zufriedenheit. Hier drinnen. Und dann, das Beste kommt dann am Ende. Dann, wenn dein Termin kommt mit Malakul Maut, Todesengel, Ablaufdatum, wenn er kommt, dann siehst du, dann gibt dir Allah subhanahu wa ta'ala, wird dir Allah subhanahu wa ta'ala ein gutes Ende geben. Wie viele Menschen wir sehen, Alhamdulillah, der eine von denen stirbt, während er Sujud macht. Oder während er am Beten ist. Oder wie ich das selber erlebt habe, nachdem er Hajj fertig gemacht hat. Die Pilgerfahrt. Oder. Aber es gibt auch andere, die nicht ihr Leben so mit diesen guten Taten gefüllt haben und nicht ihr Leben auf Allahs Weg geführt haben. Wo sterben die? Mit den Armen so gebunden und eine Spritze in der Toilette. Wal-iyadu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Oder auf der Rückfahrt von der Diskothek, in einem Autounfall, wal-iyadu billah. Oder in der Schlägerei. Oder. Und es ist wahrlich ein großer Unterschied zwischen diesem Tod und diesem Tod. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, jeder wird so auferstehen, yawm al-qiyam, so wie er gestorben ist. Bist du Sajid gestorben, während du in der Niederwerfung warst, wirst du so bi'idhnillahi ta'ala auferstehen, yawm al-qiyam. Bist du mit einer Flasche in der Hand, wal-iyadu billah, gestorben, dann wirst du auch so auferstehen, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, deswegen die Gelehrten erklären diesen Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ja ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Die Gelehrten sagen, das heißt, lebt euer Leben nach Islam und auf Allahs Weg bis der Tod euch kommt. Bis der Tod euch, bis der Tod ankommt und euch nimmt. Und ihr seid so auf Allahs Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. الله أكبر بصفة أنفاس. إن الذين قالوا ربنا الله diejenigen, die gesagt haben, unser Herr ist Allah. Was passiert mit denen, ja Rab? Was ist mit denen, die nicht nur gesagt haben, viele sagen heute, unser Herr ist Allah. Viele. ولكن استقاموا und auch danach gelebt haben, was der Herr von ihnen verlangt hat. Auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala gelebt haben und das praktiziert haben, was ist mit denen, ja Allah? Was ist mit denen? تتنزل عليهم الملائكة. الله أكبر. Frohe Botschaft an jedem, der Muslim ist. Frohe Botschaft an jedem, der Allahs Weg folgt. Frohe Botschaft an jedem, der seine Religion praktiziert. Die Engel kommen herab. تتنزل عليهم الملائكة. Wenn alle weinen, weil du am Sterben bist. Hä? Wenn du den Tod siehst und du merkst und spürst, dass es bald vorbei ist und du Angst hast und du in Trauer bist, weil du deine Familie verlässt und Angst davor hast, was dich erwartet, weil das Leben danach kennst du nicht und du weißt nicht, was dich danach erwartet. Keine Angst. Keine Angst. Wenn du deinem Herrn gefolgt bist, keine Angst. تتنزل عليهم الملائكة. Die Engel kommen herab zu dir und beruhigen dich. Allahu Akbar. Beruhigen dich und sagen und sprechen zu dir, لا تخف. Keine Angst und traue nicht. Und was noch? Und wallahi, das ist die größte Botschaft. Das ist die größte Botschaft, liebe Geschwister. وأبشروا بالجنة. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ. Frohe Botschaft euch mit dem Paradies, das euch versprochen wurde. Allahu Akbar. Wenn du auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala warst und dein Leben so gelebt hast und dein Leben mit guten Taten gefüllt hast, dann wird das so sein. Dann wird das so sein, bi'idhnillah ta'ala. Genau so wird es sein. Aber wenn es andersrum, wenn du dein Leben andersrum gelebt hast, wal'iyadu billah, dann kommen keine Engel runter, die dich beruhigen. Und zu dir wird keine frohe Botschaft gesprochen mit dem Paradies, sondern wallahi al-azim, dich erwartet nur Qual und Folter und Höllenfeuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und wenn dann der größte Gewinn und der größte Lohn ist dann an dem Tag, wo die Engel zu uns sprechen werden, bi'idhnillah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von dieser Sorte sein lassen. Salamun alaikum, tibtum, fadkhuluha khalidin. Salamun alaikum. Friede sei mit euch. Tibtum. Kommt herein. Gut soll es euch gehen. Fadkhuluha khalidin. Für immer und ewig im Paradies. Allahu Akbar. Für immer und ewig. Und ich wiederhole immer wieder, liebe Geschwister, denkt vor allem an diese zwei Wörter. Für immer und ewig. Kein Ende. Wallahi, Alhamdulillah, wenn ich mir immer wieder Gedanken drüber mache, ich versuche immer nachzudenken und sage immer und ewig. Versuche an einem Ende zu denken und es gibt kein Ende. Entweder immer und ewig, bi'idhnillah ta'ala, im Paradies, oder für immer und ewig, wal'iyadu billah, in der Hölle, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Und wenn wir dann bi'idhnillah ta'ala im Paradies sind, dann wird uns diese ganze Schwierigkeit, und diese ganze Kraft, die wir hier in diesem Leben geben mussten, dieser ganze Stress und so weiter, wird sehr, sehr locker sein. Hä? Und du wirst dich freuen, weil du, Alhamdulillah, dein Leben ausgenutzt hast. Dieser Stress mit den Leuten hier, die dich angucken und krumm angucken und sagen, boah, der betet, boah, der trägt ein Bart, boah, die trägt ein Kopftuch, boah, die zieht sich islamisch an, der geht in die Moschee und dies und das und dich vielleicht mit Ausdrücken abstempeln und dich in einer Schublade irgendwo reinwerfen, hä? Das alles fällt dir dann ganz leicht. Und du sagst, ah, Alhamdulillah, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Und deswegen, liebe Geschwister, um diesen Preis, wo Rasulullah sallallahu alaihi sagt, ala inna sil'at Allahi ghaliyah. Die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala ist sehr teuer. Ala inna sil'at Allahi ghaliyah. Ala inna sil'at Allahi ghaliyah. Ala inna sil'at Allahi al-jannah. Was ist die Ware von Allah? Paradies. Paradies. Paradies ist sehr teuer. Für Paradies müssen wir arbeiten. Das ist genauso. Willst du in diesem Leben, willst du irgendwie so billige Sachen haben? Kommst du schnell ran. Willst du was Teures haben, musst du viel für arbeiten. Hä? Sil'at Allah, die Ware von Allah subhanahu wa ta'ala, ist sehr teuer. Und wenn wir das Paradies haben wollen, müssen wir sehr, sehr viel machen. Müssen wir sehr viel Opfer bringen. Und wallahi al-azim, für all das lohnt sich das. Für das Paradies lohnt sich alles. Auch wenn das, yani das Letzte sein sollte, was man für Allah subhanahu wa ta'ala opfern müsste. Ich hoffe, dass ich nicht allzu lange eure Zeit in Anspruch genommen habe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Wahrheit als Wahrheit zeigen und die Unwahrheit als Unwahrheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen und uns Standhaftigkeit geben und uns bin Allah ta'ala vor der Hölle schützen und ins Paradies lassen. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله من ذكركم به وأنساه صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. جزاكم الله خيرا.